Упражнение 33, страница 143. Die Familie. Diplom-Ingenieur Herbert Krause wohnt in Rostock. Er hat eine Familie. Seine Familie ist groß. Sie besteht aus 5 Personen. Herberts Frau heißt Brigitte. Sie ist nicht berufstätig. Brigitte ist Hausfrau. Sie führt den Haushalt. Der Sohn heißt Rolf. Er ist 16 Jahre alt. Rolf besucht die Oberschule. Die Tochter Erika ist 19 Jahre alt. Sie besucht eine Fachschule. Erika wird Zootechnikerin. Die Fachschule liegt ihrem Haus gegenüber. Die Tochter Irene ist 20 Jahre alt. Sie ist verheiratet. Irene hat einen Sohn. Er heißt Rudi. Ihr Sohn ist noch sehr klein. Er ist Ende Oktober geboren. Rudi ist erst 8 Monate alt. Seit einigen Monaten ist Irene nicht berufstätig. Irene wohnt mit ihrer Familie in Neubrandenburg. Ihr Mann heißt Manfred. Er ist Baufacharbeiter. Seine Brigade baut Wohnhäuser in Neubrandenburg. Im Sommer fährt Irene gewöhnlich nach Rostock. Den Sommer verbringt sie bei ihren Eltern. Neubrandenburg liegt 134 Kilometer von Rostock entfernt. Irene und Manfred fahren mit dem Bus. Die Fahrt dauert etwa 2 Stunden. Irenes Schwiegereltern wohnen in Leipzig. Manfreds Vater ist Arzt. Die Mutter ist Lehrerin. Die Eltern besuchen ihren Sohn und seine Familie gern. Oma und Opa lieben ihr Enkelkind. Sie helfen Manfred und seiner Familie. Manfreds Bruder heißt Oskar. Er ist ledig. Oskar wohnt in Jena. Er studiert an der Universität Chemie.